Hallo und wieder mal ein herzliches Moin Moin von Jörg vom YouTube-Kanal Joggler66 Hour of the Truth zu einer weiteren Lesung von Babylon nach Rom von Alexander Hislop. Und diese heute wird nicht so besonders lang sein, weil ich gebrauche das im Abschnitt 4 des Kapitel 3, das behandelt den Rest des Kapitels 3, ist ein kurzer Teil, heißt das Fest Maria Himmelfahrt. Und ist leider nur sehr kurz, knapp 3 Seiten, also das wird eine kurze Lesung. Aber dann behandle ich natürlich im Abschnitt 4, also Kapitel 4, hinterher apart für sich und lese wieder oder probiere wieder längere Lesungen aufzunehmen. Nichtsdestotrotz, die Lesung hier vor Ostern war ja eine gute Stunde lang oder sogar etwas drüber und das hier ist dann halt mal ein bisschen kürzer, kann es ja auch mal geben. Und inzwischen mache ich ja auch noch andere Lesungen von Herrscher des Bösen und andere Dinge. Und da kommt so ein kurzes Video vielleicht da auch mal ganz gut zu Pass im Moment. Nun, das Fest Maria Himmelfahrt. Da hat Alexander Hislop das Folgende drüber zu sagen. Wenn schon das bereits Gesagte zeigt, wie die fleischliche Politik Roms auf Kosten der Wahrheit geht, so heben die Umstände, die das Fest Maria Himmelfahrt begleiten, noch stärker die kühne Bosheit und Blasphemie dieser Kirche hervor. In Anbetracht der Tatsache, dass das Papsttum die Doktrin zu diesem Fest nicht im Mittelalter einführte, sondern 3 Jahrhunderte nach der Reformation. Das Fest der Maria Himmelfahrt wurde eingeführt 3 Jahrhunderte nach der Reformation. Nämlich Mitte des 19. Jahrhunderts. Inmitten, wie der Autor sagt, des gerühmten Lichtes des 19. Jahrhunderts. Die Doktrin, auf welcher das Fest der Himmelfahrt basiert, ist folgende: Die Jungfrau Maria sei nicht der Verwesung anheimgefallen, sie sei mit Körper und Seele in den Himmel aufgefahren und verfüge nun über alle Macht im Himmel und auf Erden. Die Königin des Himmels. Sie verfügt über alle Macht im Himmel und auf Erden. Ja, was sagt denn bitte schön die Bibel? Wer verfügt über alle Macht im Himmel und auf Erden? Irgendeine von Menschen erhobene Frau, die gestorben war, die von ihrem eigenen Sohn nicht einmal als Mutter angesprochen wurde? Oder der Vater, der im Himmel ist? Der Gott von Abraham, Isaak und Jakob. Nun, diese Doktrin wurde vor kurzem in einem Hirtebrief des päpstlichen Erzbischofs von Dublin schamlos vor der britischen Öffentlichkeit bekannt. Sie erhielt nun den Stempel der päpstlichen Unfehlbarkeit, indem sie in den jüngsten lästerlichen Erlass über die zwischen Anführungsstrichen unbefleckte Empfängnis aufgenommen wurde. Nun ist es den Priestern Roms unmöglich, auch nur die kleinste Unterstützung für eine solche Doktrin in der Heiligen Schrift selbst zu finden. Jedoch fiel ihnen das Märchen im babylonischen System schon gebrauchsfertig in die Hand. Dort wurde gelehrt, dass Bacchus in die Hölle hinabstieg, seine Mutter von den höllischen Mächten errettete und sie triumphierend mit sich in den Himmel nahm. Apollodoros hat hierzu zu sagen: Wir stellten fest, dass die große Göttin, die in Babylon als die Mutter angebetet wurde, in Wirklichkeit die Frau des Ninos war, also Nimrod, des großen Gottes, des Prototyps von Bacchus. In Übereinstimmung damit wird von Ariadne, der Frau des Bacchus, eine ähnliche Geschichte erzählt wie von seiner Mutter Semele. Das Gewand von Thetis, so sagt Bryant, erhielt eine Beschreibung einiger bemerkenswerter Leistungen zu frühen Zeiten und einen besonderen Bericht über die Apotheose. Nun, den Ausdruck Apotheose oder Apotheosis habe ich ja auch schon früher mal gebraucht. Da geht es um die Erhebung eines Menschen zum Gott, wie man zum Beispiel auch bei mir in Herrscher des Bösen später noch sehen wird. Die Apotheose im Kapitol der Vereinigten Staaten von Amerika, das könnt ihr ja gerne selbst mal googeln, wo George Washington zum Gott erhoben wurde. Einer der deutlichsten Beweise, die ich anführen kann dafür, dass George Washington, ein sogenannter Gründungsvater, ganz sicher kein Protestant war. Davon mal ganz abgesehen. Ja? Also, Bryant sagt, Das Gewand von Thetis enthielt eine Beschreibung einiger bemerkenswerter Leistungen zu frühen Zeiten und einen besonderen Bericht über die Apotheose der Ariadne, die, was auch immer dies bedeuten mag, als von Bacchus zum Himmel getragen beschrieben wird. Ende Zitat. Eine ähnliche Geschichte wird von Alkmene erzählt, der Mutter des griechischen Herkules, der sich ziemlich von dem ursprünglichen Herkules unterschied, wie wir bereits festgestellt hatten, und nur eine andere Form des Bacchus war, da er ein, zwischen Anführungsstrichen, großer Trinker war, und die herkulischen Becher sind sprichwörtlich. Von der Mutter dieses Herkules nun wird gesagt, dass sie auferstanden sei. Müller schreibt, Zitat, Jupiter, also der Vater des Herkules, erweckte Alkmene von den Toten auf und führte sie als Frau von Rhadamanthys zu den Inseln der Gesegneten. Ende Zitat. Jupiter erweckte Alkmene von den Toten auf. Ein Märchen, wie der Autor hier auch erzählt. Da geht es drauf zurück. Natürlich ist es das ein Märchen. Der einzige Moment in unserer Geschichte, wo jemand von den Toten auferweckt wurde, findet sich in der Bibel. Und zwar zweimal. Einmal Lazarus, den Jesus aufgeweckt hat, und Jesus selbst, der aufgeweckt wurde von seinem Vater nach 3 Tagen, wo er nach der Kreuzigung in der Grotte verbracht hatte. Seine Mutter von den höllischen Mächten errettete und triumphierend mit sich in den Himmel nahm. Dies Märchen im babylonischen System. Da geht das drauf zurück. Die römische katholische Kirche ist ganz, ganz toll im Erzählen von Märchen. Und die Menschen glauben das, weil sie nicht selber Nachforschungen darüber anstellen. Nun, diese Erzählung, so fährt der Autor fort, verbreitete sich überall dort, wo sich auch das babylonische System verbreitete. Ist ja logisch, ne? Und demgemäß feiern die Chinesen heutzutage, wie schon seit unvordenklichen Zeiten, ein Fest zu Ehren einer Mutter, die durch ihren Sohn von der Macht des Todes und des Grabes errettet wurde. Nun, darf ich euch mal eben fragen, wo steht denn das in der Bibel, dass Jesus seine Mutter die Macht gegeben hat zur Wiederauferstehung? Ist das irgendwo biblisch? Oder die Kraft von sich selbst hatte durch ihren Sohn? Jesus hat in der ganzen Bibel Maria nicht einmal selbst als Mutter angesprochen. Er sprach von ihr als der Frau. Ja? Und die römisch-katholische Kirche hat nichts anderes zu tun, als diese Mutter zu verehren. Weil sie nichts anderes verehrt als die Königin des Himmels. Semiramis, die heidnische Königin des Himmels. Naja, das Fest der Maria Himmelfahrt wird in der römischen Kirche am 15. August begangen. Und interessant für euch vielleicht, um zu wissen, ich wohne ja hier in Belgien. Hier in Belgien ist das in der Provinz Antwerpen Muttertag. Anstatt des zweiten Sonntags im Mai, wo sonst Muttertag gefeiert wird. Abgesehen davon, dass Muttertag natürlich überhaupt keinen biblischen Bezug oder was auch immer hat. Aber hier in Belgien gibt's halt die Provinz Antwerpen, die feiern das eben an dem Maria-Himmelfahrtstag am 15. August. Das chinesische Fest, das auf einer ähnlichen Legende basiert und mit Laternen und Leuchten gefeiert wird, wie es Sir J.F. Davis in seinem guten und anschaulichen Bericht von China beschreibt, wird ebenfalls im Monat August gefeiert. Wenn nun die Mutter des heidnischen Messias als in den Himmel aufgenommen gefeiert wurde, dann deshalb, weil sie unter dem Namen Taube als Verkörperung des Geistes Gottes verehrt wurde, mit welchem sie gleichgesetzt wurde. Das hatten wir ja bereits in einem früheren Teil dieses Buches gelesen. In dieser Eigenschaft wurde sie als die Quelle der aller Heiligkeit und als die große Reinigerin betrachtet und war natürlich auch als die jungfräuliche Mutter rein und unbefleckt bekannt. Während sie als Mutter des ersten Bacchus gefeiert wurde und als Plutos ehrenwerte Gattin bekannt war, wurde sie unter dem Namen Proserpina, mit der sie gleichgesetzt wurde, obwohl die babylonische Göttin ursprünglich anders war, in den Orpheus-Hymnen auch angesprochen als die, Zitat, Gefährtin der Jahreszeiten, glänzendes Wesen, alles beherrschende Jungfrau, die himmlisches Licht trägt. Ende Zitat. Wer auch immer diese Hymnen geschrieben hat, je eingehender man sie untersucht, desto offener tritt zutage, wenn man sie mit der ältesten Lehre des klassischen Griechenland vergleicht, Griechenland, das dritte Biest von Daniel 7, und das, auf dem das schreckliche vierte Biest aufbaut, weil das hat den Körper eines Leoparden, was eben Griechenland verkörperte in Daniel 7. Also, wenn man sie mit der ältesten Lehre des klassischen Griechenland vergleicht, dass ihre Autoren die echte Theologie des Heidentums verstanden und an ihr vollständig festhielten. Hinsichtlich der Tatsache, dass Proserpina allgemein im heidnischen Griechenland unter dem Namen Heilige Jungfrau verehrt wurde, obwohl sie bekannterweise die Frau Plutos war, des Gottes der Hölle, bezeugt Pausanias im Zusammenhang mit einer Beschreibung des Wäldchens Karnasius folgendes, Zitat. In diesem Wäldchen steht eine Statue von Apollo Karneus, von Merkur, der einen Widder trägt, und von Proserpina, oder griechisch Persephone, der Tochter der Ceres, die heilige Jungfrau, genannt wird. Ende Zitat. Die Reinheit dieser heiligen Jungfrau bestand nicht nur in Reinheit von Sünde an sich, sondern sie zeichnete sich besonders durch ihre unbefleckte Empfängnis aus. Denn Proklus sagt, Zitat, sie wird Chore genannt, wegen der Reinheit ihres Wesens und ihrer ungetrübten Transzendenz von Geschlecht zu Geschlecht. Wundert sich noch jemand über den neuerlichen Erlass? Es gibt keinen wirklichen Grund, sich zu wundern. Dass der Erlass herausgegeben wurde und die Madonna Roms förmlich als in jedem Sinne absolut unbefleckt bezeichnet wurde, war nur die logische Konsequenz des Befolgens der heidnischen Lehre, die vorher angenommen und mit dem ganzen System Roms verwoben worden war. Ich mache mal einen kurzen Abstecher nach Wikipedia, um über die unbefleckte Empfängnis Marias nochmal deutlich zu machen, weil das ist ja die Zeit, in der das Buch geschrieben wurde. Es erschien, wie ihr wisst, 1853 in Auszügen und wurde 1858 komplett veröffentlicht und dann später nochmal überarbeitet, sicher diese Übersetzung. Von daher sind da natürlich auch andere Daten wichtig. Aber es geht hier um die unbefleckte Empfängnis Marias, wie ich ja gerade vorgelesen hatte. Und in Wikipedia können wir darüber nachlesen, Zitat, nach dieser Lehre hat Gott Maria vor jedem Makel der Erbsünde bewahrt, weil sie die Mutter Gottes werden sollte. Papst Pius IX., der berühmte Pio Nono, über den ich in Herrscher des Bösen auch ausführlich berichte, verkündete diese Ansicht 1854 als unfehlbare Lehre. So gekennzeichnet durch die Worte, Zitat, erklären, verkünden und bestimmen wir in Vollmacht unseres Herrn Jesus Christus, der seligen Apostel Petrus und Paulus und in unserer eigenen, dass die Lehre, dass die seligste Jungfrau Maria im ersten Augenblick ihrer Empfängnis durch einzigartiges Gnadengeschenk und Vorrecht des allmächtigen Gottes im Hinblick auf die Verdienste Christi Jesu, des Erlösers des Menschengeschlechts, von jedem Fehl der Erbsünde rein bewahrt blieb, ist von Gott geoffenbart und deshalb von allen Gläubigen fest und standhaft zu glauben. Zitat Ende. Und es folgt noch eine Warnung davor, diese Lehre zu bezweifeln. Man darf die Lehren der römisch-katholischen Kirche nicht bezweifeln. Das muss man glauben als Katholik. Durch diese Festlegung auf die unbefleckte Empfängnis Marias sowie durch das folgende Dogma wurden bleibende ökumenische Hindernisse aufgerichtet. Da sprechen wir dann halt über die Aufnahme Maria in den Himmel und das ist passiert während des Zweiten Vatikanischen Konzils in den 60er Jahren oder 50er Jahren des letzten Jahres durch Papst Pius XII. Das ist aber ein anderes Thema. Aber diese kleine Abweichung wollte ich doch nochmal eben mit reinbringen. Jetzt lese ich zwar weiter in dem Buch, aber stellt euch doch mal diese Frage. Ist es angesichts all dessen möglich, daran zu zweifeln, dass die Madonna Roms mit dem Kind in ihren Armen und die Madonna Babylons ein und dieselbe Göttin sind? Es ist allseits bekannt, dass die römische Madonna als Göttin verehrt wird, ja sogar der höchste Gegenstand der Anbetung ist. Werden sich denn dann nicht die Christen Britanniens gegen die Vorstellung auflehnen, dieses ungeheuerliche babylonische Heidentum noch länger ertragen zu müssen? Welche christliche Wählerschaft könnte tolerieren, dass ihr Vertreter mit dem Geld dieses protestantischen Landes zu der Zeit noch die Unterstützung eines solch lästerlichen Götzendienstes bewilligt? In einer Fußnote fährt der Autor sehr interessant fort. Es ist beklagenswert, dass die Christen im Allgemeinen so wenig Sinn weder für den Ernst der gegenwärtigen Krise der Kirche und der Welt noch für die Pflicht haben, die auf ihnen als Christi Zeugen ruht, gegen die öffentlichen Sünden des Landes Zeugnis abzulegen, und zwar praktisch. Ja, das lässt sich ja wohl 100% in unsere heutige Zeit übertragen, ne? Wenn sie in dieser Hinsicht zu einer kraftvolleren Pflichterfüllung angespornt werden wollten, mögen sie das exzellente und im rechten Augenblick erscheinende kleine Werk mit dem Titel »An Original Interpretation of the Apocalypse« lesen, das vor kurzem gedruckt wurde, also da spricht der Autor über die Zeit von 1850er Jahren, vor kurzem, davor, und kurz, aber eindringlich die apokalyptischen Aussagen über Charakter, Leben, Tod und Auferstehung der zwei Zeugen, die wir in Offenbarung 11, Vers 3 bis 8 behandelt werden. Da lese ich euch mal eben die paar Verse vor aus der Offenbarung 11, Vers 3 bis 8 aus der Lutherbibel von 1912. Zitat: Und ich will meinen zwei Zeugen geben, dass sie weissagen 1260 Jahre, angetan mit Säcken. Diese sind die zwei Ölbäume und die Fackeln, stehend vor dem Herrn der Erde. Und so jemand sie will schädigen, so geht Feuer aus ihrem Munde und verzehrt ihre Feinde. Und so jemand sie will schädigen, der muss also getötet werden. Diese haben Macht, den Himmel zu verschließen, dass es nicht regne in den Tagen ihrer Weissagung, und haben Macht über das Wasser, es zu wandeln in Blut und zu schlagen die Erde mit allerlei Plage, so oft sie wollen. Und wenn sie ihr Zeugnis geendet haben, so wird das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt, mit ihnen einen Streit halten und wird sie überwinden und wird sie töten. Und ihre Leichname werden liegen auf der Gasse der großen Stadt, die da heißt geistlich Sodom und Ägypten, da auch der Herr gekreuzigt ist. Ende aus der Bibellesung. Und ich habe bis jetzt noch nirgendwo im Internet irgendeine oder sonst wo irgendeine Erklärung gefunden über diese zwei Zeugen. Ich werde mich da in der Zukunft sicher mehr mit beschäftigen. Weil das Wichtige ist, dass wir hier in Offenbarung 11 im dritten Vers auch lesen über die 1260 Tage. Und wir wissen ja inzwischen, dass diese 1260 Jahre die Periode des dunklen Zeitalters war, von 538 bis 1798, als der Papst mehr oder weniger unangefochten in Europa die Könige der Erde regiert hat. Und die meisten Lehren im Internet sind natürlich deswegen verkehrt, weil die beziehen sich auf einen zukünftigen Antichristen und nicht auf den biblischen, historischen und prophetischen Antichristen der Bibel. Also da bitte ich euch um Geduld, da brauche ich noch mal ein bisschen Zeit, um das nachzuschauen, und da werde ich dann später sicher noch mal irgendwas drüber wissen lassen, wenn ich mich da weiter über informiert habe. Nun, der Autor fährt fort: Es ist allseits bekannt, dass die römische Madonna als Göttin verehrt wird, ja sogar der höchste Gegenstand der Anbetung ist. Werden sich dann nicht die Christen Britanniens gegen die Vorstellung auflehnen müssen, dieses ungeheuerliche babylonische Heidentum noch länger ertragen zu müssen? Welche christliche Wählerschaft könnte tolerieren, dass ihr Vertreter mit dem Geld dieses protestantischen Landes die Unterstützung eines solch lästerlichen Götzendienstes bewilligt? Das hatten wir gerade eben schon gelesen. Das war zur in Erinnerung rufen. Wäre das Gewissen der Menschen hinsichtlich dessen, was recht ist, nicht verblendet? Bravo! So würde es sie allein bei dem Gedanken schaudern, die Schuld auf sich zu laden, in der dieses Land seit Jahren steckt, weil es die Verdorbenheit und Gottlosigkeit Roms unterstützt. Verurteilt nicht das Wort Gottes mit den energischsten und furchtbarsten Worten das neutestamentliche Babylon? Und erklärt es nicht ebenso, dass diejenigen, die an Babylons Sünden teilhaben, auch an Babylons Plagen teilhaben werden? Wie wir in Offenbarung 18, Vers 4 und 5 nachlesen können. Zitat: Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach: Gehet aus von ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhaftig werdet ihrer Sünden, auf dass ihr nicht empfangt etwas von ihren Plagen. Denn ihre Sünden reichen bis in den Himmel, und Gott denkt an ihren Frevel. Ende Zitat. Das ist in der Hinsicht sehr wichtig, dass wir verstehen müssen, dass in der Zeit von 1850 bis 1870 die römisch-katholische Kirche ein ganz starkes Wiederaufleben in England erlebte durch jesuitische Unterwanderung. Und wer darüber mehr erfahren möchte, dem kann ich anraten, nur anraten, aber wirklich ganz nah ans Herz legen, wenn er Englisch versteht, die Lesung von Tom Fress auf Inquisition Update auf First Amendment Radio zu folgen von dem Buch von James Aitken Wiley, Rome and Civil Liberty. Und da werdet ihr eine ganze Menge darüber lernen, wie eben damals James Aitken Wiley seine Landsmänner in England davor gewarnt hat, dass die Protestanten die Gefahr des herannähernden Katholizismus nicht sehen und katholisch überworfen werden würden. Und das ist genau das, was nach 1960 in den Vereinigten Staaten von Amerika auch nochmal passierte. Nur, die Engländer hatten damals James Aitken Wiley, der sie daraufhin hingewiesen hat. Die Amerikaner hatten zu der Zeit keinen James Aitken Wiley in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, um sie davor zu warnen. Und sie haben sich auch nicht die Mühe gemacht, James Aitken Wileys Warnungen zu lesen, genauso wenig wie die Engländer es sich die Mühe gemacht haben, damals auf die Warnungen von James Aitken Wiley zu hören. Nun, der Autor fährt fort: Die Schuld des Götzendienstes wird von vielen als vergleichsweise gering und unbedeutend betrachtet. Ah ja? Götzendienst ist vergleichsweise gering? Das ist immerhin das zweite Gebot. Doch der Gott des Himmels betrachtet sie nicht so. Welches der 10 Gebote ist mit den feierlichsten und furchtbarsten Strafen umzäunt? Das zweite. Zitat: Du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder unten auf der Erde oder was in den Wassern unter der Erde ist. Du sollst dich nicht vor ihnen niederwerfen und nicht ihnen dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen. Was der Autor hier nicht erwähnt, das ist der folgende Vers, und den finde ich dann doch noch interessant, um auch eben mal zu erwähnen. Denn im nächsten Vers fährt die Bibel fort: Und tue Barmherzigkeit an vielen Tausenden, die mich lieb haben und meine Gebote halten. Sollte man auch noch erwähnen, also nicht nur 2 Mose 20, 4 bis 5, das zweite Gebot lesen, sondern auch noch diesen letzten Teil dabei nehmen. Gottes eigener Mund sprach diese Worte aus, und Gottes eigener Finger schrieb sie auf die Tafeln aus Stein. Nicht nur zur Unterweisung des Samens Abrahams, sondern für alle Geschlechter und Generationen der Menschheit. Alle Geschlechter der Menschheit. Das ist ja das, was Jesus wohl verkündigte, ne? Nicht nur die Juden, nicht nur Israel, sondern auch die sogenannten Gentiles, die Ungläubigen, die Heiden, haben jetzt auch die Möglichkeit, durch das Evangelium errettet zu werden. Man muss nur in Jesus Christus glauben und akzeptieren und glauben, dass er für uns am Kreuz gestorben ist und dass durch sein Blutvergießen er unsere Sünden reingewaschen hat. Nicht nur zur Unterweisung des Samens Abrahams, sondern für alle Geschlechter und Generationen der Menschheit. Keinem anderen Gebot ist eine solche Warnung angeschlossen. Gott droht also, die Sünde des Götzendienstes vor allen anderen Sünden heimzusuchen. Und wir sehen, dass die schweren Gerichte Gottes auf uns als Nation lasten, während eben diese Sünde gegen uns zum Himmel schreit. Sollte uns dies nicht dazu treiben, ernsthaft zu erforschen, ob unter all unseren anderen nationalen Sünden, die sowohl zahlreich als auch groß sind, diese nicht den Kopf und die Spitze unserer Übertretung bildet? Was macht es aus, dass wir uns nicht vor Stöckern und Steinen niederknien? Wenn wir aber eben diesen Götzendienst, den Gott so furchtbar mit seinem Zorn bedroht, ermutigen, nähren und aufrechterhalten, obwohl wir ein genau entgegengesetztes Bekenntnis ablegen, so ist unsere Schuld nicht die kleinste, sondern nur umso größer, weil es eine Sünde gegen das Licht ist. Die Tatsachen liegen offen vor allen Menschen. Es ist wohl bekannt, dass im Jahr 1845 antichristlicher Götzendienst in einer Weise in die britische Verfassung aufgenommen wurde, wie es anderthalb Jahrhunderte lang nicht geschehen war. Ebenso wohl bekannt ist, dass die Nation seitdem durch ein Gericht nach dem anderen heimgesucht wird. Da komme ich zum Schluss dieses Kapitels nochmal drauf zu. Sollten wir dann dieses Zusammentreffen als rein zufällig betrachten? Sollten wir darin nicht vielmehr die Erfüllung der von Gott in der Offenbarung ausgesprochenen Warnung sehen? Dies ist gegenwärtig ein höchst praktisches Thema. Wenn unsere Sünde in dieser Angelegenheit nicht auf nationaler Ebene erkannt und reumütig bekannt wird, wenn wir sie nicht aus unserer Mitte tun, sondern sie im Gegenteil weiterhin vergrößern, wenn wir nun zum ersten Mal seit der Revolution Gott so offen und direkt beleidigen, indem wir Götzenpriester in unser Feldlager senden, wo der Erfolg unserer Waffen doch so offensichtlich von dem Gott der Schlachten abhängig ist, dann können auch unsere noch so zahlreichen nationalen Tage des Fastens und der inneren Einkehr nicht angenommen werden. Sie mögen uns einen zeitlichen Aufschub verschaffen, aber wir können gewiss sein, des Herrn Zorn wird nicht abgewandt werden, seine Hand wird immer noch ausgestreckt sein. Hier endet das dritte Kapitel. Und wir müssen natürlich verstehen, dass wir die Götzenpriester, die hier genannt werden, eben verstehen müssen als die römisch-katholischen Priester. Und dass England sich zu der Zeit im Umsturz befand durch den Katholizismus. Und mehr und mehr vom Protestantismus auf den Katholizismus eingegangen ist. Und schauen wir uns an, was in Deutschland passierte. Die sind ja auch komplett protestantismusfrei heutzutage. Nun sagt ihr, ja, es gibt aber in Deutschland doch noch protestantische Kirchen, es gibt Evangelikalen, es gibt dies, es gibt das. Also erstens sind die ganzen protestantischen Kirchen von Jesuiten unterwandert, schon mal zum einen. Zum zweiten, warum kann man bitteschön in einer evangelischen oder lutheranischen Kirche einer Frau zuhören, die von der Kanzel predigt? Das ist absolut unbiblisch. Ja? Ich habe nichts gegen Frauen, aber ich hab's hauptsächlich mit der Bibel. Und in der Bibel steht drin, dass Frauen nicht predigen sollen. Ja? Zum Schluss jedenfalls, oder zum Abschluss dieses Kapitels, gehe ich nochmal ein auf die Fußnote 473. Und das geht über diesen obigen Abschnitt, den ich gerade eben gelesen hatte. Der erschien zuerst im Frühling des Jahres 1855, als das Königreich monatelang mit Verwunderung die schrecklichen und herzzerreißenden Unglücksfälle auf der Krim mit ansah, die einfach dadurch verursacht wurden, dass Beamte in diesem fernen Gebiet ihre Leute nicht finden konnten und schließlich ein Tag innerer Einkehr angeordnet wurde. Nun, wenn er hier spricht über die herzzerreißenden Unglückfälle auf der Krim, muss ich euch mal eben erklären, der Autor spricht hier vom Krimkrieg, der in Deutschland nicht sehr bekannt ist, da der Deutsche Bund damals nicht teilnahm. Und Kriege, an denen Deutschland nicht teilgenommen haben, werden ja in Deutschland nicht gelehrt. Da wird ja immer nur der Erste und Zweite Weltkrieg gelehrt, wo Deutschland die ganz große Schuld hatte. Wer aber mehr zu diesem Krimkrieg lernen möchte, der kann das gerne auf Wikipedia nachschauen. Und ich werde den Link zum Krimkrieg auf Wikipedia auch gerne mit in die Beschreibungsbox des Videos hier mit einarbeiten. Oder er kann natürlich auch seine eigenen Nachforschungen anstellen in der Hinsicht. Meine kurze Analyse über den Krimkrieg ist folgendermaßen. Man schaue sich nur mal eben die kämpfenden Parteien an. Russland gegen England, Frankreich unter Napoleon III., das Osmanische Reich und zum Schluss auch noch Sardinien. Was den Schluss zulässt, dass dies ein weiterer Krieg war, ein Anti-Reformationskrieg, ein Konter-Reformationskrieg gegen die orthodoxe Kirche und den Protestantismus, der zu der Zeit in England stark von den Jesuiten und dem wiedereinziehenden Katholizismus bekämpft wurde. Warum war es ein Krieg gegen Protestanten? weil die englischen Soldaten hauptsächlich Protestanten waren. Und je mehr englische Soldaten irgendwo in Russland starben an irgendwelchen Seuchen oder eben im Krieg, und da starben beinahe mehr an Seuchen als an den Kriegshandlungen selber, das könnt ihr nachlesen in der Zusammenfassung über den Krimkrieg, je mehr Protestanten sterben, desto besser für die römisch-katholische Kirche. Die organisiert all diese ganzen Kriege, steht als lachende Person oder Entität da drüber und außerhalb und lässt ihre Feinde sich gegeneinander töten. Also, das Osmanische Reich, Muslime, Feinde, wurden getötet. Russland, orthodoxe Kirche, wurden getötet. England, Protestanten, wurden getötet. Und Frankreich, ja, die hatten sich sowieso vom Papst viel zu so losgesagt, dass die nebenbei noch gestorben waren, war auch nicht gerade so schlimm für die römisch-katholische Kirche. Nun, jeder urteile selbst, fährt die Fußnote fort, ob durch die Ereignisse, die seither stattfanden, obige Schlussfolgerungen nicht mehr aktuell sind. Die wenigen Jahre der Straffreiheit, die seit der Unterdrückung der indischen Meuterei mit all ihren Schrecken verstrichen sind, zeigen die Langmut Gottes. Wird aber diese Langmut verachtet, was offensichtlich geschieht, während die Schuld täglich größer wird, so muss das endgültige Ende nur umso furchtbarer sein. Und meine abschließende Anmerkung hierzu ist, über den indischen Aufstand, die indische Meuterei von 1857, kann man auch auf Wikipedia nachlesen, und sollte man bedenken, dass die East Indian Trading Company, also die ostindische Handelsorganisation, die eine wichtige Rolle in diesem Aufstand spielte, eine jesuitische Handelsorganisation ist. Die East Indian Trading Company ist von den Jesuiten gegründet und geleitet. Das werden wir übrigens auch in einem späteren Kapitel von Herrscher des Bösen, welches ich ja auch im Moment für meine Zuschauer in Deutsch zusammenfasse, auch noch lernen. Also Hintergrundwissen über die East Indian Trading Company. Das ist in einem späteren Kapitel, ich glaube Kapitel 16, 17, 18, da irgendwo in der Höhe passiert das. Da geht es dann um die Flagge der Vereinigten Staaten, die im Grunde ihren Ursprung hat in der Flagge, ja, der East Indian Trading Company. So, das war jetzt die kurze oder kürzere im Vergleich zu sonst Lesung über die Himmelfahrt Maria, das Fest der Maria Himmelfahrt von Alexander Hislop von Babylon nach Rom. Und schließt hiermit im Grunde das Kapitel über die Feste ab. Und wir fahren dann nächstes Mal fort im Kapitel 4. Das heißt die Lehre. Und da wird's ganz sicher noch interessanter als bis jetzt. Und ich fand's bis jetzt schon ganz interessant und spannend. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuschauen des Videos. Und bis zum nächsten Mal. Gott beschütze euch auf all euren Wegen. Gott segne euch. Tschüss.